7 Jahre war Jehoas alt, als er König ward. Im 7. Jahre Jehus ward Jehoas König und 40 Jahre regierte er zu Jerusalem, seine Mutter aber hieß Zibja und stammte aus Beerseba. Und Jehoas sät, was Jahwe wohlgefiel, sein ganzes Leben lang, weil der Priester Jojada ihn unterwiesen hatte. Nur wurden die Höhen nicht abgeschafft, das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Und Jehoas sprach zu den Priestern, alles Geld, das als Weihgeschenk in den Tempel Jahwes gebracht wird, sowohl das Geld, das einem durch Schätzung auferlegt wird, als auch alles Geld, das irgendjemand aus freien Stücken in den Tempel Jahwes bringt, das sollen die Priester an sich nehmen, ein jeglicher von seinem Bekannten. Und zwar sollen sie davon ausbessern, was am Tempel baufällig ist, alles, woran sich etwas Baufälliges findet. Im 23. Jahre des Königs aber hatten die Priester noch immer nicht ausgebessert, was am Tempel baufällig war. Da berief der König Jehoas den Priester Jojada und die übrigen Priester und sprach zu ihnen, warum bessert ihr denn nicht aus, was am Tempel baufällig ist? So sollt ihr auch kein Geld mehr in Empfang nehmen von euren Bekannten, sondern sollt es hergeben für das, was am Tempel baufällig ist. Und die Priester erklärten sich einverstanden, dass sie kein Geld mehr vom Volk in Empfang nehmen, aber auch nicht ausbessern sollten, was am Tempel baufällig war. Darauf nahm der Priester Jojada eine Lade, bohrte ein Loch in ihren Deckel und stellte sie neben den Mahlstein zur Rechten vom Eingang in den Tempel Jahwes, dahin eintaten die Priester, die die Schwelle hüteten, alles das Geld, das zum Tempel Jahwes gebracht wurde. Sobald sie dann merkten, dass viel Geld in der Lade war, kam der Schreiber des Königs und der Hohepriester herauf, und sie banden das Geld, das sich im Tempel Jahwes vorfand, zusammen und zählten es. Dann übergaben sie das abgewogene Geld den Werkmeistern, die beim Tempel Jahwes die Aufsicht führten, die gaben es aus an die Zimmerleute und die Bauleute, die am Tempel Jahwes arbeiteten, und an die Maurer und Steinmetzen, sowie für den Ankauf von Holz und behauenen Steinen, damit das Baufällige am Tempel Jahwes ausgebessert würde, kurz für alles, was die Ausbesserung des Tempels kostete. Doch ließ man von dem Gelde, das zum Tempel Jahwes gebracht wurde, keine silbernen Becken, Messer, Sprengschalen, Trompeten, noch irgendein goldenes oder silbernes Geräte für den Tempel Jahwes anfertigen, sondern den Arbeitern gab man es, dass sie davon den Tempel Jahwes ausbesserten. Mit den Männern aber, denen man das Geld übergab, damit sie es den Arbeitern aushändigten, rechnete man nicht ab, sondern auf Treu und Glauben handelten sie. Das Geld von Schuldopfern und Sündopfern aber ward nicht zum Tempel Jahwes gebracht, den Priestern gehörte es. Damals zog Hazael, der König von Aram, heran, belagerte die Stadt Gat und eroberte sie. Als nun Hazael Miene machte, Jerusalem anzugreifen, nahm Jehoas, der König von Juda, alle die Weihgaben, die seine Anherren, Josaphat, Jehoram und Ahasjahu, die Könige von Juda, Jahwe geweiht hatten, und seine eigenen Weihgaben, sowie alles Gold, das sich in den Schatzkammern des Tempels Jahwes und des königlichen Palastes vorfand, und sandte es Hazael, dem Könige von Aram. Da stand er von dem Angriff auf Jerusalem ab. Was aber sonst noch von Jehoas zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Es erhoben sich aber seine Diener, zettelten eine Verschwörung an und erschlugen Jehoas im Hause Milo, wo es nach Silla hinabgeht. Josacha nämlich, der Sohn Simeats, und Josabat, der Sohn Somas, seine Diener, schlugen ihn tot, und man begrub ihn bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Amazia aber, sein Sohn, ward König an seiner Stadt.